Good morning, our wonderful friends and listeners to our devotional. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde und Zuhörer, unsere Andachten. Let's go to verse 4. Lasst uns zu Vers 4 gehen. Love is large and incredibly patient. Liebe ist weit und unfassbar geduldig. Now I'm just going to go through quick through these attributes. Ich werde diese Attribute schnell durchgehen. And I'm not going to explain what they mean in the original Greek. Und ich werde nicht erklären, was sie im Originalgriechischen bedeuten. Because in my book I go detailed about every attribute in the original language. Denn in meinem Buch gehe ich detailliert auf die Bedeutung jedes Attributs in der Originalsprache ein. So here's what I'm going to do. Ich werde also Folgendes machen. I'm going to simply go through them the way they're written in the Passion. Ich werde sie einfach durchgehen, wie sie in der Passion-Übersetzung stehen. Because we made a choice to go through these devotionals in the Passion. Denn wir haben uns entschieden, bei diesen Andachten die Passion zu verwenden. Look, I love the way he expressed this. Schau, ich liebe, wie es hier ausgedrückt wird. That love is large and incredibly patient. Liebe ist weit und unfassbar geduldig. You know, the New King James simply says love is patient. Andere Übersetzungen sagen einfach nur, Liebe ist geduldig. But I just like how love is not only patient, it's incredibly patient. Aber ich mag es, dass Liebe nicht nur geduldig, sondern unfassbar geduldig ist. In English you would say, and I hope Daniel can translate this. In Englisch würde man sagen, und ich hoffe, Daniel kann es übersetzen. If he can, he's the best. Wenn er es kann, dann ist er der Beste. In English you would say, love is so patient that nobody can push your buttons. In Englisch würde man sagen, Liebe ist so geduldig, dass niemand dich in Rage bringen kann. Oh, good job, Daniel. Oh, gut gemacht, Daniel. But look, love is large. Aber schau, Liebe ist weit. You know, I had to really learn this. Das musste ich wirklich lernen. People who know me today find it hard to believe that I was an extremely impatient person. Leute, die mich heute kennen, können kaum glauben, dass ich ein extrem ungeduldiger Mensch war. I know somebody asked Debbie at the School of the Prophetic last weekend. Jemand fragte Debbie auf der Schule des Prophetischen letztes Wochenende. They said, Debbie, does Reinhard never lose its patience? Verliert Reinhard niemals die Geduld? And Debbie is always very honest. Und Debbie ist immer sehr ehrlich. She was thinking and thinking and she said, no. Sie überlegte und sagte dann, nein. How come that I was so impatient and I've become a patient person? Wie kann es sein, dass ich so ungeduldig war und jetzt so geduldig geworden bin? As I began the journey of making the 15 attributes of love my highest goal in life, als ich mich auf die Reise begab, die 15 Attribute der Liebe zum höchsten Ziel in meinem Leben zu machen, I began to meditate on this first one for endless hours. Da meditierte ich endlose Stunden über dieses erste. You know, Debbie loves shopping centers. Debbie liebt Einkaufszentren. She loves to walk through the shopping center without buying a thing. Sie liebt es, durch das Einkaufszentrum zu gehen, ohne etwas zu kaufen. For me, this makes no sense. Für mich macht das keinen Sinn. Why would you spend 4 or 5 hours walking through a shopping center without buying anything? Warum sollte man 4 oder 5 Stunden durch ein Einkaufszentrum gehen, ohne etwas zu kaufen? Why would you even go there? Warum würde man denn überhaupt dorthin gehen? So, I had zero patience to walk in the shopping center. Ich hatte also null Geduld, durchs Einkaufszentrum zu gehen. In fact, it was so bad, my heart was so upset with shopping centers. In der Tat war es so schlimm und mein Herz regte sich so über Einkaufszentren auf. That when I walked in the shopping center, I literally felt physically sick to my stomach. Dass ich mich wirklich physisch krank im Bauch fühlte, wenn ich nur in ein Einkaufszentrum hineinging. And one day I realized, eines Tages merkte ich, if I'm not patient, walking with Debbie through a shopping center, I don't love her. Dass ich Debbie nicht liebe, wenn ich nicht geduldig mit ihr durch ein Einkaufszentrum laufe. So I began to go into my heart zone with meditation. Also fing ich an, durch Meditationen in meine Herzenszone zu gehen. And I began to create pictures of me patiently walking through the shopping center with Debbie. Und ich begann, Bilder zu kreieren, in denen ich mich sah, wie ich geduldig mit Debbie durchs Einkaufszentrum gehe. Do you know, I remember in the beginning, I would hold her hand as we walked through the doors of the shopping center, and in my heart I would declare, love is patient, therefore I'm patient, I can do this. Ich erinnere mich, dass ich anfangs ihre Hand hielt, wenn wir das Einkaufszentrum betraten, und in meinem Herzen deklarierte, Liebe ist geduldig, deshalb bin ich geduldig und ich schaffe das. Do you know what the crazy thing is? Weißt du, was das Verrückte ist? Today I enjoy walking through a shopping center with Debbie because I see the joy that it brings to her. Heute genieße ich es, mit Debbie durchs Einkaufszentrum zu gehen, denn ich sehe die Freude, die es ihr bereitet. See, love is large and love is incredibly patient. If you're not incredibly patient, you don't love. It's that simple. Liebe ist weit und Liebe ist unfassbar geduldig. Wenn du nicht unfassbar geduldig bist, dann liebst du nicht. So einfach ist das. Look at the next phrase. Schau dir den nächsten Satz an. Love is gentle and consistently kind to all. Liebe ist sanft und durchwegs freundlich zu allen. Not kind to those who are kind to you. Nicht freundlich zu denen, die freundlich zu dir sind. Jesus said, you are not getting any reward if you're kind to those who are kind to you. Jesus sagt, dass du keinen Lohn erhältst, wenn du freundlich zu denen bist, die auch zu dir freundlich sind. So, if you are not gentle and kind to everybody on a consistent basis, wenn du also nicht immer durchgehend sanft und gütig zu allen bist, the truth is, you simply don't love. Dann ist die Wahrheit, dass du einfach nicht liebst. No excuse. Keine Ausrede. Ah, but they are mean. They don't deserve my kindness. Aber die sind gemein. Sie verdienen meine Freundlichkeit nicht. Listen, this is completely true. Hör zu, das ist absolut wahr. You did not deserve God's kindness and he gave it to you as a free gift. Du hast Gottes Güte nicht verdient und er gab sie dir umsonst als Geschenk. Once we understand that, we will realize we have no option but to be kind to every single person. Sobald wir das verstehen, stellen wir fest, dass wir keine Wahl haben, außer freundlich zu allen zu sein. And then he says it refuses to be jealous. Dann heißt es, sie weigert sich, eifersüchtig zu sein. Do you know, jealousy makes no sense at all. Eifersucht macht überhaupt keinen Sinn. Not even for a non-Christian. Nicht mal für einen Nicht-Christen. I don't think Debbie even knows what jealousy is. Ich denke, Debbie weiß noch nicht mal, was Eifersucht ist. Never in my 35 years of marriage do I remember one instant where she expressed jealousy. Ich erinnere mich an keinen einzigen Moment in unseren 35 Ehejahren, in dem sie Eifersucht zum Ausdruck brachte. And yet she had a million reasons. Doch sie hätte eine Million Gründe gehabt. Not because I run after other women. Nicht weil ich anderen Frauen hinterhergerannt wäre. But simply because of my ministry and the way God has used me. Obviously a lot of women spend a lot of time with me in counseling, prayer and so on and so forth. Aber einfach aufgrund meines Dienstes und wie Gott mich gebrauchte, verbrachten eindeutig viele Frauen viel Zeit mit mir im Seelsorge, Gebet und so weiter. Don't worry, never did that on a private place with a woman in my life. Keine Sorge, ich war nie allein mit einer anderen Frau an einem ungestörten Ort. But you know, women have been a huge part of my life, all of my life. Doch Frauen waren immer ein großer Bestandteil meines Lebens. I grew up with four sisters. Ich bin mit vier Schwestern aufgewachsen. Every year I preached at a women's conference with thousands of women. Jedes Jahr predigte ich auf einer Frauenkonferenz mit tausenden von Frauen. Do you know, and never, never, never did Debbie express jealousy. Nie, niemals brachte Debbie Eifersucht zum Ausdruck. If you are jealous, the bottom line is you do not love. Wenn du eifersüchtig bist, liebst du schlussendlich nicht. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you think that by being jealous you can stop your partner from cheating on you, you are fooled. Wenn du glaubst, dass du durch Eifersucht deinen Partner davon abhalten kannst, dich zu betrügen, dann täuschst du dich. If your partner wants to cheat on you, your partner will cheat on you. Wenn dein Partner dich betrügen will, dann wird er dich betrügen. But I believe the opposite is true. Ich glaube, das Gegenteil trifft zu. I believe that jealousy is such a terrible, strong emotion. Ich glaube, dass Eifersucht eine solch schreckliche, starke Emotion ist. Many times it drives the other partner into adultery. Dass sie oftmals den anderen Partner in den Ehebruch treibt. Think about it. Denk darüber nach. If you're jealous, you do not even love your partner. Wenn du eifersüchtig bist, dann liebst du deinen Partner gar nicht. Reinhard, I can stop the feeling. Reinhard, ich kann das Gefühl nicht aufhalten. Look what he says. Schau, was da steht. Love refuses to be jealous. Liebe weigert sich, eifersüchtig zu sein. If you struggle with jealousy, wake up. Wenn du mit Eifersucht zu kämpfen hast, dann wach auf. And say, oh my God, I don't love. Und sage, oh mein Gott, ich liebe nicht. And then you refuse to be jealous and you choose to love. Und dann weigerst du dich, eifersüchtig zu sein und entscheidest dich dafür, zu lieben. See you tomorrow. Bis morgen.